Okay, last week we spoke about being a servant. Letzte Woche haben wir gesprochen, ein Diener zu sein. And the closing words of the message were. Und die abschließenden Worte der Botschaft waren. How do you know you're a servant? Woher weißt du, dass du ein Diener bist? A real servant. Ein wirklicher Diener. Look at your response the next time someone treats you like a servant. Schau dir an deine Antwort das nächste Mal, wenn dich jemand wie ein Diener behandelt. To have this thought of a servant really saturate our heart. Dieser Gedanke, ein Diener zu sein, dass es unser Herz wirklich durchdringt. Not in a superficial way. Nicht in einer oberflächlichen Art und Weise. And not in some bizarre way. Oder nicht auch in einer verrückten Art und Weise. But it's like we read in Philippians chapter 2. Aber so wie wir gelesen haben in Philipper 2. Let this mind be in you that was in Christ Jesus. Lass diese Gesinnung auch in euch sein, die auch in Christus Jesus war. Think of that for a moment. Denk nach über das einen Moment. Let this attitude be in you. Lass diese Gesinnung in dir sein. That was in Christ Jesus. Die auch in Christus Jesus war. Though he was God, he became a man. Obwohl er Gott war, ist er ein Mensch geworden. He emptied himself. Hat sich selbst entleert. And became a bondservant. Und ist zu einem Knecht geworden. And was obedient even unto death. Und war gehorsam bis zum Tod. He was a servant. Er war ein Diener. Not my will, Father, but thy will be done. Nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. And he went to the cross. Und er ging ans Kreuz. And suffered a horrific death. Und hat einen grausamen Tod erlitten. And because of that, he has been lifted and elevated above every name. Und deshalb wurde er erhöht über jeden Namen. And every knee will bow and every tongue will confess. Und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge bekennen. That Jesus Christ is Lord. Dass Jesus Christus Herr ist. To the glory of the Father. Der Herrlichkeit des Vaters. Because he was a servant. Weil er ein Diener war. Now think of oftentimes how we introduce ourselves. Denk nach, oftmals, wenn wir uns vorstellen. What do you do? Was machst du? Oh, I lead a company. Ah, ich bin Geschäftsführer. What do you do? Und was machst du? Oh, I lead the worship. Ich bin Gesangsführer. What do you do? Was machst du? I lead the buffet. Ich bin für das Buffet verantwortlich. I lead the ushers. Ich bin Vorsteher der Platzanweiser. I lead the what else is there? The Sunday school. Ich bin Leiter der Sonntagsschule. But wouldn't it be nice if we changed the word lead to serve? Aber wäre es nicht schöner zu sagen, nicht zu führen, sondern zu dienen? Rob, what do you do? Robert, was machst du? I serve a church. Ich diene einer Gemeinde. You do? Aha. I serve a church. Ich diene einer Gemeinde. And what do you do? Was machst du? I serve the worship team. Ich diene im Anbetungsdienst. People would be a bit confused as to what you really do. Die Leute wären vielleicht einen Moment lang überrascht, was du denn wirklich tust. How do you serve the worship team? Was heißt das, du dienst dem Anbetungsteam? And let this attitude or this mind be in you that was in Christ Jesus. Lass also diese Einstellung in dir sein, die auch in Christus Jesus war. He was a servant. Er war ein Diener. And you know, this thought is radical. Und dieser Gedanke ist radikal. It kind of shakes us. Und der rüttelt uns. We almost think, do you really mean that? Was heißt das? You mean if I know whether I'm a real servant of God? Ich weiß, ob ich ein wirklicher Diener Gottes bin. If I look at my response, wenn ich meine Antwort anschaue, to someone treating me like a servant, der mich wie ein wirklicher Diener behandelt, right? Ja. How do people treat servants? Wie behandeln Menschen Diener? Can you get this for me? Kannst du mir das bringen? Can you do this? Kannst du das tun? That's the normal way a master would treat a servant. Das ist die normale Art und Weise, wie ein Herr seinen Diener behandelt. He doesn't necessarily say please. Er sagt nicht notwendigerweise bitte. And he doesn't necessarily say thank you. Und er sagt auch nicht notwendigerweise danke. And a servant has no rights. Ein Diener hat keine Rechte. He just serves his master. Er dient, das ist seine Eigenschaft, er dient dem Herrn. And I'm purposely not balancing it. Und ich ganz bewusst balanciere das nicht aus. With other truths. Mit anderen Wahrheiten über dieses Because Thema. Because I think it's difficult to let this one truth saturate our heart. Weil ich glaube, es ist schwer, alleine diese Wahrheit, dass es unser Herz durchdringt. to be a servant. Nämlich ein Diener zu sein. I am a servant leader, someone will say. Jemand sagt, ich bin ein Diener, der führt. But the Lord didn't say that. Aber der Herr hat das nicht gesagt. He didn't say the greatest among you is your servant leader. Er sagte nicht, der Größte unter euch ist ein dienender Leiter. Isn't that interesting? He said the greatest among you der Größte unter euch servant. Ist der Diener. Not the servant leader, the servant. Nicht das dienende Führer, sondern der Diener. The servant. Der Diener. The servant is the greatest among you. Der Diener ist der Größte unter euch. Now in chapter 3, in Kapitel 3, we see all these names listed, people who worked on the wall. Werden all diese Namen aufgeführt, die an der Mauer mitgeholfen haben. I've read through it a couple times. Ich habe mir all diese Namen durchgelesen. And was really blessed. Und war wirklich sehr gesegnet. Someday, eines Tages, I'm going to be in heaven, werden wir im Himmel sein. And I'm going to ask someone their name. Und ich werde sie ihren Namen fragen. And they're going to say, my name is Hanan. Und die werden sagen, ich bin die Hanna. Or it was Hanan on earth. Das war Hanan auf der Erde. Really? When? Wann? I worked on the wall. Ich bin einer, der hat auf der Mauer gearbeitet. I'm in Nehemiah chapter 3. Let me show you. Ich lasse mich dir zeigen. Ich bin in Nehemiah 3 aufgeführt. See? Verse 13. That's me, right there. In Vers 13. That's me. Ich bin der Hanun. Yeah, I am Hanan. Ich bin Hanun. I worked on that wall. Ich habe an dieser Mauer mitgearbeitet. It was the most incredible. I worked on that wall. Ich habe an dieser Mauer mitgearbeitet. And who are you? Und wer bist du? Oh, my name is whatever here, you know. Uziel. Uziel. I'm in verse 8. Ich bin in Vers 8. Yeah, schau. Yeah, we're all over the place here. We like to hang around in heaven together. Wir sind da zusammen im Himmel. Wir mögen uns. And when we see these names attach the faces in heaven. Und wenn wir diese Namen dann mit Bildern verknüpft haben im Himmel. You know, and then we find the books where our names are mentioned. Und dann finden wir die Bücher, wo auch unsere Namen aufgeführt sind. God keeps a record of everything that happens. Gott hält einen Rekord von allem, was wir machen. The heart of a servant. Das Herz eines Dieners. A real servant serves one master. Ein wirklicher Diener dient einem Herrn. And this is something we have to be delivered unto. Und das ist etwas, dem wir ausgeliefert sein müssen. Because there's great freedom in serving your master. Denn es ist große Freiheit, indem man seinem Herrn dient. When the master is the Lord Jesus Christ. Wenn der Herr Jesus Christus ist. If I'm someone who lives for the praises of people. Wenn ich jemand bin, der für das Lob der Menschen arbeitet, then I am really just a slave. Dann bin ich auch ein Knecht, ein Sklave. What do they think of me? What about this? And was denkt über mich und was ist da los? I'm so earthly minded. Und ich bin so irdisch gesinnt. And I serve many masters. Und ich diene so vielen Herren. But you cannot serve two masters, the Lord said. Aber der Herr sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Now I like verse 5. Vers 5, den mag ich. In verse chapter 3 it says, moreover, next to him the Tekoites made repairs. In Vers 5. I don't think it's going to be 5. I think it's. Aha, ja, ja. Und danach, daneben besserten die Tekoiter aus. No, they took care of all the technical stuff, the Tekoites. You know? Die Tekoiter, die haben sich um das Technische gekümmert. Behind the mixer, the Tekoites. Das sind die Technoiten. They made repairs on all the wires and everything. Die haben die ganzen Kabeln repariert. But look at the next statement. Aber im nächsten steht, but their nobles did not support the work of their masters. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. How much they would love to erase that today. Wie sehr würden sie gerne diesen Satz auslöschen aus der Bibel? If they could just come back and do it again. Könnten sie nicht nur einen Moment zurückkommen und nochmal das Leben leben? But it's black and white and it's eternal. Und es steht da schwarz auf weiß für die Ewigkeit aufgezeichnet. They did not in the Hebrew they did not put their neck to the work. Und im Hebräischen haben sie stets im Nacken haben sie nicht unter den Dienst des Herrn gebeugt. And God recorded it. Und Gott hat das aufgeschrieben. But look at verse 20. Vers 20. After him Barak the son of Zabiah. Nach ihm besserte Baruch der Sohn Sabais. Zealously repaired another section. Eifrig einen weiteren Mauerabschnitt aus. They were having so much fun. Die haben so viel Spaß gehabt. And somehow they finished early. Und irgendwie sind sie früher fertig geworden als die anderen. Say, hey guys, we're done with our section. Und die haben gesagt, hallo Burschen, wir sind fertig mit unserer Mauer. We wish you good luck with yours. Viel Spaß mit eurer. They started another section. Die haben gleich mit der nächsten Bausektion begonnen. They zealously started another section. Eifrig waren sie and dabei. God put it right in the book. Und auch das hat Gott schwarz und weiß aufgezeichnet. Now we move to chapter 4. Nun gehen wir weiter ins Kapitel 4. Now it came about in verse 1. 4:1. And it's not in chapter 4 in German. Im Deutsch wird das wohl dann die Kapitel 3, Vers 38 sein. Okay. Chapter 4, verse 1. Now it came about that when Sanballat heard that we were rebuilding the wall. Ist doch 4:1. Und es geschah, als Sanballat und Tobia weiterbauten. No, it's not. No. It's at the end okay, of so it's 3:38. It's 3:38. Wir bauten aber die Mauer weiter. Now it came about when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became furious and very angry and mocked the Jews. Und sie wurden zum Zorn gereizt und haben die Juden verspottet. And he spoke in the presence of his brothers and the wealthy men of Samaria. Und sie sprachen in der Gegenwart ihrer Brüder und der reichen Samarias. And said, und sagten, what are these feeble Jews doing? Was machen denn diese Juden? Are they going to restore for themselves? Werden sie für sich selbst wiederherstellen? Can they offer sacrifices? Können sie Opfer geben? Can they finish in a day? Können sie in einem Tag abschließen? Can they revive the stones from the dusty rubble, even the burned ones? Können sie die verdreckten Steine, die verlorenen, wiederherstellen? What are these feeble people in Lebgasse think they're doing? Was machen diese jämmerlichen Menschen in der Lebgasse? Who do you think they are? Was glauben Sie, was sie tun wollen? They're going to restore the testimony of Jesus Christ. Sie wollen das Zeugnis Jesu Christi wiederherstellen. And resurrect people from the rubble. Und wollen Leute wieder vom Dreck wiederherstellen. People are not interested in God. Leute sind nicht an Gott interessiert. Let alone this Jesus of Nazareth. Und schon gar nicht an dem Jesus von Nazareth. Christianity is a thing of the past. Das Christentum ist eine Sache der Vergangenheit. Verse 3. Vers 3. Now Tobiah the Ammonite was near him, and he said. Tobiah der Ammoniter war in der Nähe von ihm und sagte. Even what they are building. Selbst was sie bauen. If a fox should jump on it. Wenn ein Fuchs drauf springt. He would break their stone wall down. Würde ihre große Steinmauer runterbrechen. Haha. Mocking. Und er verspottet sie. That was a good translation. Verse 4. Vers 4. Here, and I want you to listen to this prayer. Und ich will dir dieses Gebet anhören. Because this is the prayer of God. Denn das ist ein Gebet Gottes. And I want you to see how serious this is. Und ich will, dass ihr seht, wie ernst das ist. Hear, O our God, how we are despised. Vers 36. Höre, unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind. That means regarded as nothing. Das heißt, als nichts gewähnt. Return their reproach on their own heads. Und lass ihre Schmähung auf ihren Kopf zurückkommen. It's Matthew 7, 1 and 2. Und das ist Matthäus 7, 1 und 2. It says, with what measure you measure, you shall be measured. Das heißt, mit welchem Maß du misst, wird auch dir gemessen werden. And give them up for plunder in a land of captivity. Und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Do not forgive their iniquity. Und decke ihre Schuld nicht zu. And let not their sin be blotted out before thee. Und ihre Sünde werde nicht vor deinem Angesicht ausgelöscht. Why such an extreme prayer? Warum so ein extremes Gebet? I thought we were supposed to love our enemies. Ich habe doch gedacht, wir sollen unsere Feinde lieben. And here's the answer. Und da ist nun die Antwort. For they have demoralized the builders. Denn sie haben die Bauenden gereizt und demoralisiert. Now turn with me to Romans 14. In Römer 14. Satan wants more than anything to demoralize the workers. Satan hat nichts anderes vor, als die Arbeiter zu demoralisieren. To demoralize real servants. Nämlich wahre Diener zu demoralisieren. I mean, there's nothing that threatens him more than a real servant. Es gibt nichts, was ihn mehr bedroht, als ein wirklicher Diener. Someone you cannot offend. Jemand, den man nicht von den Kopf stoßen easily, kann, leicht. Because he lives for the audience of one. Denn er lebt vor einem. And what he does, he finds joy in. Und was er tut, darin findet er Freude. Because he knows he's pleasing God. Weil er weiß, dass er Gott gefällt. If you thank him, wenn du ihm dankst, he is built up. Wird es Freude sein. He enjoys it. Er freut sich dran. But if you don't thank him, aber wenn du ihm nicht dankst, he's not affected. Ist er nicht davon beeinträchtigt. Because inwardly he is a servant. Denn innerlich ist er ein Diener. Now, How does the devil demoralize us? Wie demoralisiert uns der Teufel? What is the most demoralizing thing I think that I've experienced in 28 years of being a believer? Was hat mich am meisten demoralisiert in 28 Jahren als Glaubender? Not necessarily people who didn't appreciate what I did. Nicht notwendigerweise Menschen, die nicht schätzen, was ich tue. I did a lot of things for people. Ich habe viel für Menschen gemacht. And I've done things for people who used to come to the church. Ich habe Dinge gemacht für Leute, die in die Gemeinde kamen. I could mention all kinds of things. Ich könnte alle möglichen Umstände erwähnen. And they never came back. Und sie sind nie gekommen. Never even said thank you. Und vielleicht nicht mal Danke gesagt. And I look back and I ask myself, would I do it again? Ich schaue zurück und frage mich, würde ich das wieder tun? Yeah, I would ja, do it again. Ich würde es wieder tun. Because I know it was the will of God. Weil ich weiß, es war der Wille Gottes. And I found joy in doing it, und ich fand Freude daran, es zu tun, because it was pleasing my master. Denn es hat meinem Herrn gefallen. That's not demoralizing to me. Das ist für mich nicht demoralisierend. You know that the Austrian government doesn't recognize the sacrifice I made to come to Austria. Dass die österreichische Regierung das Opfer nicht anerkennt, das ich hier in Wien bringe. I haven't got a plaque yet. Ich habe noch immer keine Plakette bekommen. All the people that I've taught how to speak English. Alle die Leute, die ich gelehrt habe, Englisch zu sprechen. I deserve a plaque. Ich verdiene eine Plakette. I'm telling you, someday, eines Tages, give me a plaque and say, eines Tages werde ich eben so eine to the one who taught more people how to speak English. I'm sorry. Auszeichnung, I'm sorry. What did you say, a plague? Plakette, it's the same. Okay. It's just a different word. What's a plakette? I don't want a plaquette. What is that? I don't know. It's also a recognition. Okay, that's good enough. Yeah. To Rob Prokop. Also für Robert Prokop. For his 50 years of dedication. Für 50 Jahre der Hingabe. Not for planting a church, but for teaching people English. Nicht für eine Gemeinde gründen, sondern damit er, weil er Leute Englisch gelehrt hat. Thank you very much. Danke herzlich. Government of Austria. Die Regierung Österreichs. We do things because we know it's God's will. Wir tun Dinge, weil wir wissen, es ist Gottes Wille. How do I know I'm doing the work of the Lord? Woher weiß ich, dass ich das Werk des Herrn tue? Number one, I get blessed. Erstens, ich werde gesegnet. But not everything that blesses me is necessarily the work of the Lord. Aber nicht unbedingt alles, was mich selbst segnet, ist das Werk des Herrn. I get blessed by doing a lot of things. Ich werde gesegnet durch viele Dinge. The question is, does anybody else get blessed? Die Frage ist, hat jemand andere auch einen Segen davon? You know, I might be blessed. I can't even think of something right now, but all right. I mean, I get blessed playing on the worship team. Ich werde gesegnet, zum Beispiel am Worship Team zu spielen. And you know, next week we're going to be asking the whole church. Und nächste Woche werden wir die Gemeinde fragen. Or the week after. Oder die Woche drauf. To give us your honest feedback on the worship team. Und dich um eine ehrliche Rückmeldung über das Worship Team zu fragen. Because the worship team is here to serve you. Weil das Worship Team ist hier, dir zu dienen. Not to serve us. Nicht um uns selbst zu dienen. And if there's things that we can correct, wenn es Dinge gibt, die wir korrigieren sollen, if 51% of the people say, remove Pastor Rob, wenn 51% der Leute sagen, Pastor Rob, tut mir leid, passt nicht, say, too bad, it's got to be 80%. Dann sage ich, es tut mir leid, es müssen 80% sein. At least 80%. Mindestens 80%. It's got to be a blessing for me. Es muss ein Segen für mich sein. It has to be a blessing for the church. Es muss ein Segen für die Gemeinde sein. Number three, it has to be a blessing to the leadership. Und es muss ein Segen für die Leiterschaft sein. Es muss so sein. There's things that can be a blessing to me and a blessing to the church. Es gibt Dinge, die können mir ein Segen sein und für die Gemeinde auch. But from the perspective of the leadership, aber vom Gesichtspunkt der Leiterschaft, it is something that is not healthy. Ist es etwas, was ungesund ist. Number four, viertens, it has to bless the Lord. Es muss auch dem Herrn gefallen. How do I know it's blessing the Lord? Woher weiß ich, dass es dem Herrn gefällt? Because I meditate on the word day and night. Weil ich auf dem Wort meditiere, in dem Wort meditiere Tag und Nacht. 20 years ago I was rebuked by a missionary. Vor 20 Jahren wurde ich von einem Missionar, with his finger in my face, hat mich zurechtgewiesen mit seinem Finger im Gesicht. He said to me, it is not God's will. Es ist nicht Gottes Wille, sagte that er. You go to the streets and evangelize. Dass du auf die Straße gehst zu evangelisieren. It is not God's will. Das ist nicht Gottes Wille. He said, "You're going to make us look like Jehovah's Witnesses or something." Du wirst machen, dass wir ausschauen wie die Zeugen Jehovas. You're going to give the free churches a bad name. Die werden den Freikirchlern in Wien einen schlechten Namen machen. People are all going to think we're weird like you. Die Leute werden denken, wir sind genauso verrückt wie du. Something like that. Ungefähr in diesem Wortlaut. I'm adding my impressions. Ich, ich füge hinzu, aber es ist, es gibt den Sinn. But Matthew 22 says, go into the highways and the byways. Aber in Matthäus 22 steht, wir sollen auf die Straßen gehen. Highways and the byways. Die großen und die kleinen Straßen. I have not yet gone to the autobahn. Ich war noch nicht auf der Autobahn. But I'm, you know, maybe someday. You're not allowed to stand out there, you know. Also nicht eines Tages vielleicht. You know, I'm obedient, doing sketchboard on the autobahn. You know. Ich bin gehorsam und tue das Werk des Herrn auf der Autobahn. Okay, so if my life is a blessing, wenn mein Leben ein Segen ist, I'm doing the work of God. Dann tue ich das Werk Gottes. But in chapter 14 we find the thing that is the most demoralizing. Aber in Kapitel 14 Römerbrief sehen wir das demoralisierendste. I have been with Christians. Ich war mit Christen. And when I left, und wenn ich weg, I felt like a fourth-rate believer. Bin, als ich weg bin von ihnen, habe ich mir vorgekommen wie ein viertgradiger Gläubiger. Before I was with them, bevor ich mit ihnen war, I was very secure and edified in my calling. War ich sicher und aufgebaut in meiner Berufung. And when I was with them, und als ich mit ihnen war, by the time I got back to Vienna, als die Zeit kam, als ich wieder zurück nach Wien musste, honest to God, I ehrlich, felt like a fourth-rate believer. Bin ich mir vorgekommen wie ein letztklassiger Christ. I was so disoriented, ich war disorientiert, I was demoralized, demoralisiert, to do the work. Das Werk zu vollbringen. And I'll explain how that happens. Und ich werde euch erklären, wie das geht. Look at chapter 14, verse 1. Römer 14, Vers 1. Now accept the one who is weak in faith. Die Schwachen im Glauben aber nehmt auf. Not, but not for the purpose of passing judgment. Doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. And there it is. Und da ist es. Passing judgment. Nicht um Gericht zu halten. Is the most demoralizing thing. Gericht halten ist das Demoralisierendste, especially was es gibt. When it comes from people who should know better, ganz speziell, wenn es von Leuten kommt, die es besser wissen sollten. In leadership, Leute in Führerschaft. Or people who are highly respected, oder Leute, die eben respektiert sind. Who take the liberty to pass judgment on my life. Die sich die Freiheit herausnehmen, mein Leben zu beurteilen. And despise the work of God that God has called me to do. Und sie verachten somit das Werk Gottes, das Gott mit mir vorhat. Whatever that might be. Was immer das sein mag. Whether it's being a businessman, ob es nun ein Geschäftsmann or a taxi driver, ein Taxifahrer, or a mother, eine Mutter, of children, whatever God has called Kinder, was me to auch do. Immer Gott mich berufen hat. That thing that I find great joy in. Die Sache, an der ich große Freude empfinde, and that brings joy to the church, und die auch der Kirche Freude bringt, joy to the leadership, Freude der Führerschaft bringt, and joy to God, und auch letztlich Freude Gott bringt. Passing judgment. Und das ist Gericht urteilen. Verse 2. Vers 2. One man has faith that he may eat all things. Einer glaubt, er dürfe alles essen. This guy is just packing it down. Der stopft sich alles hinein. Goes to a buffet, he eats everything. Geht zum Buffet und nimmt alles. But he who is weak eats vegetables. Der Schwache. Oh boy. Der Schwache aber isst Gemüse. I'm in trouble now. Jetzt habe ich Probleme. Okay, for you vegetarians out there, I sympathize with you. Also, wenn es Vegetarier im Audience gibt, dann ich habe wie sagt man, Mitgefühl oder Mitleid. Yeah, I mean, they didn't have all those hormones and stuff in the meat back then. Die haben natürlich damals nicht all die Hormone im Fleisch gehabt. You know, if you're a vegetarian tonight, don't take this personal. Also, bitte nimm's nicht persönlich, wenn du heute Vegetarier bist. Okay. Verse 3. Vers 3. Let not, well, let's go back for a second. I mean, if that's what God's leading you to do for your health or whatever. Wenn das ist, was Gott eben für dich fordert, für deine Gesundheit. I don't think I could live as a vegetarian. Ich könnte als Vegetarier, glaube ich, nicht überleben. Just love beef, you know. Ich mag das Fleisch. Okay. Rind, you know, it's not good for me actually. Es ist eigentlich nicht gut für mich, aber ich esse es gerne. Okay, I don't eat that much anyway. Verse 3. Vers 3. Okay. Let not him who eats regard with contempt him who does not eat. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Contempt means to think nothing of. Das heißt, nichts über ihn denken. To regard this person as nothing. Das heißt, ihn verachten. You are a nothing. Du bist ein Nichts. I can't stand you. Ich kann dich nicht ausstehen. You are a nothing. Du bist ein Nichts. This is so demoralizing. Das ist so demoralisierend. When a brother in Christ, wenn ein Bruder in Christus, regards you as a nothing. Dich zu einem Nichts reduziert. When I stand before my master, wenn ich vor meinem Herrn stehe, the one who has the nail scars in his hands, derjenige, der die Nägelwunden in seiner Hand hat, to be judged by someone, gerichtet zu werden, not out in the world, nicht von jemand in der Welt, someone who's highly respected, jemand, der hoch respektiert wird in der Gemeinde. Sanballat and Tobiah were highly respected. Sanballat und Tobias waren hoch respektierte Leute in der jüdischen Gemeinde. And they took the liberty, und sie haben die Freiheit herausgenommen, about Nehemiah and his work, öffentlich den Nehemiah und seine Arbeit zu richten. But it wasn't any of their business. Aber es war nicht ihre Angelegenheit. Jerusalem belongs to us. Jerusalem gehört uns. His servants will do this work. Wir, seine Diener, werden diese Arbeit tun. You have no part of this. Du hast darin keinen Teil. Basically, because you are not his servants. Eigentlich deshalb, weil du nicht sein Diener bist. You know, and people who resist the servant attitude. Und Leute, die dieser dienenden Einstellung widerstehen, will find themselves alone. Werden sich in Zukunft alleine finden. Because the body of Christ is joined together. Weil der Leib Christi wird zusammengefügt. By the Holy Spirit's energy in us. Durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns. As we serve his purpose with joy. Wenn wir seinem Zweck mit Freuden dienen. That's why our church mission statement. Deshalb ist auch das Mission Statement unserer Gemeinde, die ich für unsere Gemeinde ausgewählt habe und mit der ich mich sehr identifizieren kann, nämlich dem Zweck Gottes zu dienen in unserer Generation mit Freude. Let's continue in Romans 14. Römer 14. Okay, look at verse 3. Vers 3. Again, let not him who eats regard with contempt him who does not eat. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Let him who does not eat, let not him who does not eat judge him who eats. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Why? Warum? For God has accepted him. Denn Gott hat ihn aufgenommen. What does it mean to judge somebody? Was heißt es, jemanden zu richten? It means that I regard someone as not worthy of the grace of God. Das heißt, ich beachte jemanden als nicht würdig der Gnade Gottes. And who am I to make such a judgment? Und wer bin ich, um so ein Gericht zu fällen? Could you imagine that person standing before Jesus? Stell dir vor, diese Person, die vor Jesus steht. These two are standing before him. Diese zwei stehen dann vor ihm. And the Lord's got the nail scars in his hands. Und der Herr hat die Wundmale in seiner Hand. The nail scars in his feet. Und auch die Wundmale an den Füßen. And he says, "Let's talk about this." Und er sagt, lass uns das diskutieren. And the person says, "This person is not worthy of your grace." Und er sagt, diese eine Person sagt, diese Person ist nicht würdig deiner Gnade. Really? Wirklich. Not worthy of my grace. Nicht würdig meiner Gnade. It says in Luke chapter 18 verse 9. Lukas 18 Vers 9. The Lord gave a parable. Der Herr hat ein Gleichnis gegeben. He gave a parable describing people who despise others. Er gab ein Gleichnis über Leute, die andere verachten. And he was speaking to the Pharisees. Und er hat zu den Pharisäern gesprochen. Who looked at others with contempt. Die andere mit Verachtung anschauten. To judge someone is to regard them as not worthy of the Lord. Jemanden zu richten ist ihnen die Nichtwürdigkeit der Gnade Gottes überzugeben. There's nothing more demoralizing than you get saved. Es ist nichts Demoralisierendes. Du wirst gerettet. And then you have joy in your heart. Du hast Freude im Herzen. And you feel led by the Holy Spirit. Du wirst geführt vom Heiligen Geist. To serve your master. Um deinen Herrn zu dienen. And then some believer comes and just cuts your feet out. Und dann kommt ein Gläubiger und schneidet dir die Füße ab. What are you doing? Was tust du denn? That's ridiculous. Das ist lächerlich. I can't look at the way you look. Schau dich an. And they judge you. Und die richten dich. And they treat you as unworthy of the grace of God. Und sie behandeln dich, als ob du unwürdig der Gnade Gottes wärst. And you leave their presence. Und du verlässt ihre Gegenwart. Demoralized. Demoralisiert. And you don't even know what it was. Und du weißt nicht einmal genau, was es war. What just happened to me? I don't know. what that person did to me. Ich weiß nicht, was mir diese Person angetan hat. I'll tell you exactly what they did to you. Ich kann's dir genau sagen. They took the place of your master. Sie haben den Platz deines Herrn übernommen. They played God in your life. Und sie haben Gott in deinem Leben gespielt. And you didn't even discern it. Und du hast es gar nicht erkannt. Because you were believing the best. Weil du hast das Beste geglaubt. And people like to play God in the lives of other people. Und Leute wollen Gott in dem Leben anderer Menschen spielen. When they have no right. Wenn sie doch gar kein Recht dazu haben. And we need to discern when people do this to us. Und wir müssen das erkennen, wenn Leute mit uns so umgehen. When people demoralize us. Wenn sie uns demoralisieren. By getting us to question our relationship with the Lord. Indem sie unsere Beziehung mit Gott in Frage stellen. That is a blessing to me. Die ein Segen für mich bedeutet. It's a blessing to others. Ein Segen für andere. It's a blessing to leadership. Ein Segen für die Leiterschaft. Or to mature believers. Oder auch zu reifen Gläubigen. And I believe it's a blessing to God. Und letztendlich glaube ich, es ist ein Segen für Gott. Because I know God's word and I don't see how this wouldn't bless God. Und ich kenne das Wort Gottes und ich weiß nicht, wie das ihn nicht segnen sollte. And you leave demoralized. Und du gehst weg demoralisiert. First thing to go is your joy. Das erste, was dir abgeht, ist deine Freude. And then you try to do the work again. Und dann versuchst du die Arbeit nochmal zu beginnen. You lost something. Du hast was verloren. That zeal is not there now. Dieser Eifer ist nicht da. You know this is God's will. Du weißt, es ist Gottes Wille. But somehow they stripped you of something. Aber irgendwie haben sie dir was weggenommen. You lost energy. Du hast die Energie verloren. Somehow you just don't want to do it. I don't feel like doing this now. Irgendwie das gefällt mir absolut what nicht mehr. Happened to me? Was ist passiert? You were demoralized. Du wurdest demoralisiert. And the people who do that und die Leute, die das tun, are either very ignorant, sind entweder sehr unwissend or they are willfully arrogant. Oder willentlich arrogant. And Nehemiah's prayer is a prayer for today from the Lord. Und Nehemias Gebet war ein Gebet auch für heute vom Herrn. God is going to put that reproach right back on people. Und Gott wird diese Last auf die Leute zurückwerfen. He's going to hold them to it. Und er wird sie verantwortlich and halten. He's going to measure them the way they measure others. Und er wird sie messen mit der Latte, mit der sie gemessen and haben. People who play God in the lives of others. Und Leute, die Gott spielen im Leben anderer. You know, we really need to respect. Well, I'll come right back to that. Ich werde kurz noch ausführen. Let's read a little bit further. Wollen noch weiterlesen. Look at verse 4. Vers 4. Who are you. Wer bist du? Who are you to judge the servant of another? Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? He didn't say, who are you to judge your brother in Christ? Er hat nicht gesagt, wer bist du, der du einen Bruder in Christus richtest? Who are you to judge a member of God's body, the body? Wer bist du, der einen Teil des Leibes Christi richtet? Who are you to judge a citizen of heaven? Wer bist du, der du einen Menschen der himmlischen Bürgerschaft richtest? He said, who are you? Wer bist du? To judge another man's servant. Wer bist du, der du einen Knecht eines anderen Haushaltes richtest? So here I'm in this big fight with somebody, argument, it's terrible. Ich bin da in einem Kampf drinnen und argumentiere, es ist schrecklich. And the Lord comes down and appears. Der Herr kommt und erscheint. And you know who's in the good place? Und er war am guten Ort. The person who could feel secure? I'm sorry, I didn't get that. Do you know where security would be? Wo würde die Sicherheit sein? In the fact that you're a servant. In der Tatsache, dass du ein Diener bist. When these things happen, God looks for the servant. Wenn diese Dinge passieren, dann sucht Gott den Knecht. Who are you to judge another man's servant? Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Wow. To his own master he stands or er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. The attitude of being a servant, die Einstellung, ein Diener zu sein, protects me before God. Beschützt mich vor Gott. Because God is looking for the servant. Denn Gott sucht den Knecht. Okay, one more time. Who are you to judge another man's servant? To his own master he stands or falls, and stand he will, for the Lord is able to make him stand. Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Let's skip down to verse 8. Verse 7. For not one of us lives for himself. Denn keiner von uns lebt sich selbst. Or should live for oder ourselves. Sollte sich selbst leben. Not one dies for himself. Und keiner stirbt sich selbst. For if we live, we live for the Lord. Denn es sei auch, dass wir leben im Herrn. Or if we die, we die for the Lord. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Look at verse 10. Vers 10. But you, aber ihr, why do you judge your brother? Was richtest du deinem Bruder? Or you again, why do you regard your brother with contempt? Oder auch du, was verachtest du deinem Bruder? For we shall all stand before the judgment seat of God. Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Wow. Unglaublich. Wow, look at verse 12. Vers 12. So then each one of us shall give an account of himself to God. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Verse 13. Vers 13. Therefore let us not judge one another any more. So lasst uns nicht mehr einander richten, but rather determine this. Sondern haltet vielmehr das für recht. We'll close with this. Wir halten. Determine this. Sondern strebe das an. Not to be an obstacle. Nicht ein Anstoß zu sein. Or a stumbling block. Oder ein Ärgernis. In a brother's way. Für deinen Bruder. That means don't demoralize your brother. Das heißt in kurzen Worten, demoralisiere deinen Bruder nicht. Let him live unto God. Lass ihn vor Gott leben. What do I care? Was soll es mich angehen? Let him live unto God. Er soll vor Gott leben. We should have in our vocabulary. Wir sollten das in unserem Vokabular haben. What is that to you? Was geht's dich an? Did you see that guy who was in church? Hast du diesen Menschen gesehen, der in der Gemeinde war? Did you see what he was wearing? Hast du gesehen, was angehabt hat? What is that to you? Und was stört es dich? Did you hear the decision this person made? Hast du gehört, was für eine Entscheidung diese Person getroffen hat? They left this job to work at that job. Oh my. That was pretty stupid if you asked me. Die haben diese Arbeit für diese Arbeit verlassen. Ich denke, das war dumm. Nobody asked you. Aber es hat dich niemand gefragt. Like nobody asked you. Keiner hat dich um deine Meinung gefragt. This is what demoralizes the work. Denn das demoralisiert die Arbeit. And we don't know what happened. Und wir wissen nicht, was passiert ist. We just know we've lost our joy. Wir wissen nur, dass wir unsere Freude verloren haben. Each person, each one of us, jeder Einzelne von uns has the right to say, hat das Recht zu sagen, this is what I feel my master is telling me to do. Das ist, was ich glaube, dass mein Herr mir sagt. Everyone has that right. Jeder hat das Recht dazu. And when they pull that card out and play that card, und wenn sie diese Karte ausspielen, you gotta shut up. Dann musst du deinen Mund halten. Unless they're hurting somebody, wenn sie nicht jemanden anderen bringen. The Lord, my master is telling me to come here and mein Herr sagt mir hierher zu kommen. And strategize on the girls. Und die Mädchen strategize? You know, or just, you know, go sie, after one. Okay, you know. Eine auszusuchen. Really? Mm. Oh yeah, yeah. I live under my master. Ich lebe meinem Herrn. Oh yeah, so you're going to stick your hand in the offering too, right? Und du wirst auch Geld aus der Spendenbox nehmen. Like we're not talking about protecting sin. Wir sprechen nicht darüber, die Sünde zu beschützen. That would mean they're not a blessing. Das heißt, wir sind nicht ein Segen. But we're talking about people who are happy serving God. Aber wir sprechen über Menschen, die glücklich sind, Gott zu dienen. But they don't do it the way that I would do it, or I think they should do it. Sie tun es auf eine Art und Weise, wie ich es nicht tun würde oder wie sie es eben tun wollen. Do you know who's marrying who? Weißt du, wer wen heiratet? What's it to you? Was geht das dich an? What is it to you? Was geht dich das an? This is the thing that I've learned in 28 years that is the most demoralizing thing. Das habe ich gelernt in 28 Jahren Dienst, das mich sehr demoralisiert that hat. That I am regarded as nothing. Dass ich als nichts geachtet werde. In my relationship to my master. In meiner Beziehung zu meinem Herrn. It's so funny that Christians, I've heard the strangest things from Christians. Ich habe die seltsamsten Dinge von Christen gehört. As one guy one time came and we were just driving in the car. Wir fahren im Auto. some pastor came and ein Pastor kommt. I thought he was a friend of mine. He was a friend of mine. Dachte er, war ein Freund. Er war ein Freund von and, mir. And he says, how many services you have on Sunday? Und fragte mich, wie viele Gottesdienste habt ihr am Sonntag? Just one in the evening. Einen am Abend. And he went, may I ask you why? Kann ich dich fragen, warum? No. Nein. No, you may not ask me why. Nein, das darfst du nicht, das steht dir nicht zu. The only answer is that's the way God has led us. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns geführt hat. And we have great joy in it. Und wir haben tatsächlich viel Freude daran. And maybe God will add another service. Aber vielleicht wird Gott einen zweiten Gottesdienst hinzufügen zu seiner Zeit. But what's the attitude? Aber was ist diese Einstellung? Like demoralizing, like I know, what are you doing? You don't know what you're doing. So auf die Art, du weißt ja gar nicht, was du tust. You wonder, are these people jealous of joy? Haben diese Leute ein Problem mit meiner Freude? You know, the joy stealers or das sind diese whatever it is. Freudenstealer. But tonight, learn to recognize when you are being subtly demoralized. Aber für euch, lerne es zu erkennen, wenn euch jemand subtil demoralisieren will. Not to be a stumbling block. Nicht um ein Ärgernis zu sein. To someone. Or learn, für jemand anderen. Learn when we do it also. Oder lerne auch für dich selbst, number den anderen nicht number im Wege zu stehen. How to protect your joy. Also erstens, wie deine eigene Freude zu bewahren. And number two, how to recognize when I'm stealing someone else's joy. Und Nummer zwei, achtsam zu sein, jemand anderen nicht die Freude zu stehlen. Look at their countenance. Schau dir sein Angesicht an. I mean, it's one thing to correct error. Es ist eine Sache, einen Fehltritt zu korrigieren. It's another thing just to pour cold water over someone's walk with their master. Aber es ist eine andere Sache, kaltes Wasser über einen anderen zu leeren in seinem Wandel mit Gott. Playing God in someone else's life. Eben Gott zu spielen im Leben eines anderen. It's the worst thing we could do. Ist das Schlimmste, was wir tun können. We are taking the place of Jesus Christ. Wir nehmen den Platz Jesu Christi ein. Again, when someone pulls out the trump card. Wenn jemand diese Karte zieht. Why are you doing this? Warum tust du das? Because God is leading me. Weil Gott mich führt. Now, when someone says that to you, wenn jemand dir das sagt, you also have the right to pull your trump card out too. Kannst auch du deine Karte ziehen. I thought we're getting married. Why are you doing this to me? Ich habe gedacht, wir heiraten. Warum tust du das? Warum machst Because du das? Because God is leading me too. Weil Gott mich führt. Oh, really? Okay. I can respect that. Ich respektiere das. Let me tell you something now. Lass mich dir was sagen. God is leading me to tell you. Gott sagt mir, dir zu sagen. You can take a hike. Du kannst die Kurve kratzen. Because I'm not going to marry you. Denn wie soll ich dich heiraten? So if you want me to honor the fact that you have a master. Weil wenn du willst, dass ich ehre, dass du einen Herrn hast. You're going to throw that card on the table. Und du diese Karte spielst. Guess what? Frag mal. I have the same card. Ich habe auch so eine Karte eingesteckt. I can play mine too. Und ich kann die auch ausspielen. It's interesting, you know, like someone will be upset with me because they're not a leader in the church. Jemand kann vielleicht ein Problem haben, weil er kein Führer in der Gemeinde a ist. Leader in ein the church. Führer oder Leiter in der Gemeinde in sein. In 20 years I've had enough people be upset with me. Ich habe in den letzten 20 Jahren eine Menge Leute gehabt, die sich an mir geärgert haben. Pastor Rob, what's your problem? Pastor Rob, was ist dein Problem? Why don't you ask Jesus? Warum fragst du Jesus nicht? Why don't you ask him why he doesn't put it on my heart? Warum fragst du ihn nicht, warum er es mir nicht aufs Herz legt? Since he has put it in my, he has put the church in my charge. Nachdem er die Gemeinde in meine Hände gelegt hat. Let me ask you, what is the problem? Lass mich dich fragen, wo ist das Problem? Why does the Holy Spirit not speak to me about it? Warum spricht der Heilige Geist nicht zu mir darüber? I have a walk with the Lord. Auch ich habe einen Wandel mit dem Herrn. It's so interesting. I mean, it's people talk to me. Leute sprechen zu mir. Like I don't have a walk with God. So als ob ich nicht einen Wandel mit Gott hätte. And I look at them, I think, wow, it's so interesting. This person is hearing from God from me. Es ist interessant, diese Person hört von Gott durch mich. As though I can't hear from God from myself. Als ob ich nicht von Gott für mich selbst hören könnte. Which doesn't mean we don't have feedback. Das heißt nicht, dass wir nicht einander auch Feedback geben or an exchange. Oder Austausch haben. It means the attitude of judging should not be there. Aber es heißt, dass die Einstellung des Gerichts oder Richt zu sprechen nicht da sein sollte. Isn't that liberating tonight? Ist es nicht befreiend? I am a servant. Ich bin ein Diener. And I stand or fall before my master. Und ich stehe oder falle vor meinem Herrn allein. And that is the joy of my life. Und das ist die Freude meines Lebens. If someone appreciates my life, wenn jemand mein Leben schätzt and tells me, und es mir sagt, that blesses me. Das segnet mich. But aber, my joy comes from serving the Lord. Aber meine Freude kommt, dem Herrn zu dienen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, may we never be someone who demoralizes the workers. Wir wollen nicht jemand sein, der ein Stolperstein für andere ist im Werk des Herrn. Demoralizes real servants. Der wahre Diener demoralisiert. And Lord, we pray. Und wir beten, that you would make us real servants. Dass du uns wahre Diener machst. And show us these things. Und zeige uns diese Dinge. So that we live before an audience of one. Dass wir vor der Zuhörerschaft eines Einzelnen leben. And that's you. Und das bist du. Thank you tonight. Und wir wollen dir danken. For who you are. Für wer du bist.